Du hast mir beim letzten Mal vorgeworfen, ich würde nie irgendwas mitbringen. Salmiakki von Fazza aus, aber sowas von Schweden, mit Salmiak-Füllingen. Der Lucky, und so viel möchte ich an der Stelle schon verraten, hier ist irgendwo der Lucky. Hallo. War nämlich im Schweden drin, ne? Dem Land aus Knecke und Schwedenstahl. Und warum war der Lucky da wohl? Um dem Fred, auch da möchte ich jetzt einmal die Kotze in den Sack lassen, wie man so schön sagt, dem Fred ein bisschen Schokolädchen mitzubringen, kann man schon sagen, oder? Ja. Und noch? Und ein bisschen zu arbeiten bei so einer unbedeutenden kleinen Fernsehshow. Am Ende, als der Spannmann, wie wir bei uns im Business sagen, von Peter Urban, diesem coolen Typen, der weltberühmt wurde, weil er die Zwischentitel in dem noch viel weltberühmteren Podcast von Lucky und Fred gesprochen hat. Richtig. Gut. Das war jetzt das, was wir beim Fernsehen einen Cold Open nennen. Jetzt könnten wir anfangen. Das ist so lässig, wie der Lucky sagt, wie beim Fernsehen. Lucky und Fred. Was gab's denn so die letzten Wochen? Schokolade. Wir müssen es vielleicht erklären. Also wir haben die Rückmeldung bekommen beim letzten Mal mit unseren Waffeln, dass unsere Hörer das sehr lieben, wenn wir am Mikrofon essen. Deswegen machen wir es jetzt immer. Und das ist jetzt aber Schokolade mit Lakritzfüllung, was, wenn man Lakritz mag, wahnsinnig lecker ist. Mhm. Und was passiert, wenn man es nicht mag? Dann ist es eher nicht so der Gewinn, glaube ich. Aber wir sind ja hier zusammengekommen, um ja, Ereignisse aus Zeitgeschehen, Kultur, Sport, Wissenschaft und Politik für Sie nochmal zusammenzutragen und einzuordnen. Und ja, damit könnten wir jetzt eigentlich anfangen. Und was gab es denn so in den letzten Wochen? Also was habe ich verpasst, als ich in diesem UFO... Wir können es ja sagen, der Lucky war beim Schlagerwettbewerb, heißt es, glaube ich, richtig, ne? Ja, hinterher finden es alle wieder scheiße, wissen, wie man es richtig hätte machen müssen und sowas. Du bist also auch so einer. Ja, sonst war ganz schön was los. Ich habe dir das da auf den Zettel geschrieben, kannst vorlesen. Schwarz-Rot-Grün in Sachsen-Anhalt. Ja, sollen sie doch machen. Ich erinnere mich noch an die Jahre so Helmut Schmidt-Zeiten, als man sagte, wenn die SPD jetzt nur linke Politik machen würde, dann wäre sie irgendwann bei 20%. Das kann man auch ganz anders hinkriegen. Ich habe das Gefühl, wir sprechen regelmäßig über die SPD, aber so richtig, also ich habe auch ehrlich gesagt, selbst da will ja nicht mal mehr irgendjemand Kanzlerkandidat werden. Nee, also ich glaube, Sigi möchte, dass durch Konkurrenz der Eindruck entsteht, das sei was Geiles, SPD-Kanzlerkandidat. Ich glaube, niemand glaubt das. Der Martin Schulz kann Festzelt, ehemaliger Bürgermeister von Böselen, der Euro-Sozi. Aber den kennt hier natürlich kaum jemand. Steinmeier, da sagen die Leute, ja, das finden wir gut, wenn das der Hausmeister von der Schule ist, wo die Frau Merkel Direktorin ist. Da hat er eine hohe Zustimmung. Aber natürlich wäre ein Wahlkampf für Steinmeier zwischen den Zahlen die Aufforderung, direkt Merkel zu wählen. Also diesen hohen, sehr ja auffallend hohen Zahlen, über 50% Zustimmung, ist da schwer. Die darf man nicht einfach als Plädoyer für Kanzlerschaft deuten. Ja, und der letzte Versuch von Steinmeier zum Kanzler gewählt zu werden, endete mit einer schwarz-gelben Koalition. Und mit dem schlechtesten Wahlergebnis, das die SPD je hatte seit 1949. Wer sich ja irgendwie da gerade auch völlig warm läuft oder vielleicht auch heiß läuft, ist ein Mann namens Heiko Maas, den vorher niemand auf dem Zettel hatte, der jetzt aber innerhalb kürzester Zeit irgendwie so einmal so alles gemacht hat. Was ist der Justizminister? Ja. Ist also gegen sexistische Werbung. Oh. Aber dagegen, dass Nein heißt Nein auch im Gesetz, also bei Vergewaltigung auch im Gesetz als solches verankert wird, ist jetzt mit Natalia Wörner zusammen. Ist die nicht größer als er? Aber sind nicht die meisten Frauen größer als er? Ja. Ja. Aber auf jeden Fall spricht es dafür, dass wir diese Nationalstrophe von dem Mars bis an die Memel, von der Esch bis an die Wörner. Also ich weiß nicht, was da vorher los war, aber könnten wir wieder nehmen. Was ist der jetzt? Ein süßer Schnubbel. Angeblich ist Heiko Maas der Informant des Spiegel im Kabinettstisch. Also wenn es heißt, da ging es aber hoch her am Kabinettstisch. Dann sagen kundige Thebaner, ja, das ist die undichte Stelle, ist der Maas. Wofür dann im Gegenzug der Spiegel ab und zu schreibt, unterschätzt mir den Saarländer nicht. Und so eine Story, dass der eigentlich kanzlerabel wäre. 2% aller Saarländer sind in der SPD. Das ist. Ich habe jetzt so eine Assoziation zu so anderen Krankheiten, die in Prozent zahlen. Also von 1000 Geburten. Aber kann man trotzdem schönes Leben haben. Ja. Es gab ja mal diese vermeintlich unumstößliche Weisheit, dass große Koalitionen die Ränder stark machen. Es bezog sich vor allen Dingen auf die erste GroKo, wo dann die NPD in die Landtage kam. Bei der zweiten GroKo wurde eigentlich die Mitte stark, nämlich die FDP mit 15%. Und jetzt bei der dritten GroKo scheint es wieder zu stimmen. Ja, wobei jetzt auch eher der rechte Rand. Man kann ja auch sagen, natürlich ist die FDP auch eine radikale Partei gewesen. Also stimmt's, dass große Koalitionen radikale Parteien befördern. Die arbeiten ja gerade auch groß am Comeback mit German Mood. Ja, man muss der FDP zugute halten, dass sie jetzt 20 Jahre lang versuchen, wie der Standard sowas wie die FPÖ zu werden. Österreich hat ja, man darf sagen, schon irgendwie so ein bisschen überrascht mit einer Bundespräsidentenwahl, einer Direktwahl durchs Volk. Wäre das eigentlich auch eine Idee für uns? Ich behalte ja nach wie vor dafür, dass wir überhaupt keinen Bundespräsidenten brauchen. Und direkt wählen, ja, ich denke, Österreich hat bewiesen, dass das nicht so eine tolle Idee ist. Das darf man eigentlich nicht davon abhängig machen, wer es wird, ne? Ich glaube, die Leute hätten jetzt auch Gauck direkt gewählt. Der ist dann aber 80 und wird nicht wieder antreten. Merken Sie sich, zuerst gehört bei Lucky und Fred, Gauck tritt nicht wieder an. Ich sag mal gar nicht mehr. Werden Sie dran denken. Also sitzen wir in 6 Jahren immer noch hier und sprechen über den Bundespräsidenten. Informationen habe ich von Heiko Maas übrigens. Dieses 50-50-Ergebnis, das ja dann auch noch durch diese Auszählung der Stimmkarten, also der Briefwählerstimmen, noch spannender gemacht wurde. Man spricht ja jetzt von einer Spaltung des Landes. Ja. Ich habe einen ganz schönen Kommentar gelesen in einem Blog vom Standard, der sagt, also ne, Spaltung würde eine Polarisierung bedeuten. Das heißt, dass es sich an beiden Polen sammelt, also rechts und links. Und das lässt sich in Stimmungsumfragen und sowas, lässt sich das nicht abbilden, weil es halt nicht zu einer Polbildung gekommen ist, sondern weil die Mitte vielleicht so ein bisschen abgenommen hat. Aber auch das lässt sich eigentlich in Umfragen über 15 Jahre oder sowas nicht genau belegen. Es ist halt so ein bisschen nach rechts gerückt. Mhm. Also eine Polarisierung würde bedeuten, dass es links und rechts stärker wird, aber es ist in Österreich nur am rechten Rand stärker geworden. Das ganze Schema ist nach rechts gerutscht. Also es ist ja so, dass die SPÖ und die ÖVP zwar strengen Wahlkampf gegen FPÖ führen, aber natürlich in den Positionen, was zum Beispiel die Abschottung angeht, weil man ja ganz schnell alle offenen Arme kassiert hat und auch einen auf Grenze und Zäune bauen gemacht hat. Dieser beinahe Bundespräsident Hofer, von der FPÖ, kam natürlich auch zur Unzeit, wo VW gerade die Produktion des Phaeton eingestellt hat. Oh. Ja, Volkswagen hat ja damals mit diesem Phaeton um sich geworfen, weil die Idee, dass sie in die Luxusklasse einbrechen, überhaupt nicht funktioniert hat. Ich erinnere mich an die schöne ZDF-Sendung Philosophisches Quartett, die völlig überraschend aus der Phaeton-gläsernen Fabrik in Dresden, glaube ich, ne? Volkswagenwerk in Dresden kam und wo ich glaube, die Kabelhilfen Phaeton fuhren. Also jeder, der irgendwann mal was mit der Sendung zu tun gehabt hatte, fuhr mit dem Phaeton durch Berlin. Und offenbar hat da der weite Wurf der PR-Abteilung von Volkswagen sogar bis nach Kärnten gereicht. Ist schon interessant, wenn ich eine Vorabendserie zu besetzen hätte als Caster, wo so eine schmierige rechtspopulistische Partei einen guten Eindruck macht. Da wäre ich aber geil, solche Hackfressen wie Strache und Hofer zu finden. Das sind ja so graumelierte Grübchenschauspieler. Die sehen schon mal direkt besser aus. Also das, was Jelinek da immer nur mutig und alleine erzählt hat über den homoerotischen Aspekt der neuen Rechten in Österreich, was sich bei Haider dann erst ex post im Grunde so halb erwiesen hat, indem sein Lebensmensch gesagt hat, dass er das jetzt nicht gut findet, dass der tot ist. Da ist schon was dran. Und das ist ein großes Glück, dass bei uns immer noch Bernd Höcke und Alexander Gauland halt die sexy Rechtsschlampen sind. Der Deutsche passt ja auf, dass die Politik nicht erotisch wird. Hochinteressante These. Zur Not kriegt Sarah Wagen. Sarah Wagenknecht wird nie was, weil sie so ein alter Männertraum ist und den ja auch fröhlich bedient. Ja, aber müsste sie als alter Männertraum nicht aus der Torte rauskommen? Die Deutschen hatten eine erotische Beziehung zu Hitler. So der Führer, der Erwecker, sowas esoterisch Spirituelles mit da drin. Und achten seitdem konsequent darauf, dass ihre Führungspersönlichkeiten alles sind, aber nicht irgendwie sexy. Also sie hat eine kurze Affäre. Ich als Nachgeborener dachte immer, dass das... Es schwillt ab. Bei dir schwillt es ab. Ich dachte immer, dass das der Effekt von Brandt gewesen sei. Brandt war eine sexy Besetzung, war auch total kurz. Aber Adenauer war einfach sozusagen hinter dem erotisch bedrohlichen Alter. Ludwig Erhard, das wollte man sich nicht vorstellen. Dann kam Kiesinger, auch eher schon der Opa. Ja, aber öffentlich geschlagen worden, also so ein bisschen. Stimmt. Dann bei Kohl, das bisschen Sex kann ich auch essen. Dann Merkel wieder sowas Unsinnenfrohes. Also das ist keine sinnfrohe, die hat keine sinnfrohe Ausstrahlung. Und diese schmierigen Eintänzer vom Schlager eines Gerhard Schröder, das dauert dann halt immer nie lange. Die findet man irgendwie ein bisschen sexy, irgendwie ein bisschen Brioni, aber dann auch schnell weg damit. Ich glaube, dass das wie alles so in der dritten, vierten Generation aufweicht. Und ich klopfe auf Holz, dass sich noch lange kein so ein idealer Vorabendseriendarsteller für AfD findet. Zwischendurch hatte man schon mal den Eindruck, dass boah, Frauke Petri kann sogar akzentfrei oder mit echtem Native-Akzent Englisch sprechen, dass da sowas unterwegs wäre. Aber noch sind die in der Phase, dass sobald einer erfolgreich wird, wird er von den anderen umgebracht. Was ja auch jetzt so als Prinzip jetzt halbwegs beruhigend ist, solange die sich da gegenseitig ist was Urdeutsches. Opfern. Also diese germanischen Stämme, wenn die sich schon überhaupt mal zusammengetan haben und nicht die ganze Zeit untereinander Krieg geführt haben, dann haben die einen Anführer gewählt. Also einer der Stammeshäuptlinge musste dann alles anführen, den Feldzug anführen. Herzog, der vorne Herzog praktisch. Und wurde dann auch rituell nach dem Krieg umgebracht. Also da wusstest du, wenn du gewählt wurdest, scheiße. Und da gab es dann irgendwelche Druiden oder was, die haben den anschließend Kopf kürzer gemacht, weil dessen Führungsrolle die anderen Stämme im Frieden bevormunden würde. Und das sehe ich bei unseren Archaisch-Deutschen von der AfD zu Recht sehr gut aufgehoben. Wir haben die Tage ein Interview produziert mit Armin Wolf, dem Nummer 1 Journalisten, Anchorman von Zeit im Bild, also bei der Hauptnachrichtensendung vom ORF. Und der sagte, naja, diese Vergleicherei Deutschland-Österreich, der Vergleich sei schon passend. Deutschland sei jetzt eben da, wo Österreich vor 30 Jahren war, als das so aufkeimte mit FPÖ. Ich weiß gar nicht, damals gab es halt diesen sogenannten Burschenputsch in der FPÖ. Und auch Herr Hofer und auch Herr Strache sind natürlich hochrangige Burschenschafter von schlagenden Verbindungen. Also das ist jetzt nicht so ein Kinderkram wie ihr katholischer Kartellverband oder sowas. Und man müsste sich jetzt eigentlich die österreichische Geschichte in der Tat nochmal genauer angucken. Wo ist die Stelle, wo man da ans Rad greifen kann? Denn dieses Argument, die FPÖ hat sich noch jedes Mal zersplittert, wenn sie an der Macht war, also in der Schüsselkoalition zum Beispiel, das ist dann die Partei zerlegt, dann gab es die Abspaltung, Haider gründete Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ und so. Das ist ja schön und gut, aber jetzt mal so eine Partei dran zu lassen mit der Begründung, naja, wenn die regieren, werden sie sich schon schnell bemühen, kennen wir aus der deutschen Geschichte. Traue ich mir nicht. Ich würde jetzt auch nicht gelassen abwarten, bis AfD dann eben diese 32, 33 österreichischen Prozent hat, die sie wohl bei Nationalratswahlen auf die Waage bringen. Was ja auf Deutschland umgerechnet 320, 330 Prozent wären. Ja, absolut. Boah, die Waffelmischung von Biscotto. Wieso heißt das eigentlich bunte Waffelmischung, wenn es einfarbig ist? Also entweder hat es diesen Waffelton oder eben das Braune von der Schokolade. Aber bunt ist da mal nichts. Ich glaube, die Mischung ist bunt. Also vielfältige also Waffeln. Die sogenannte bunte Mischung. Aber wenn da vielgestaltig steht, dann müssen unsere Hauptschüler schon wieder nicht und sagen, oh, das ist vielgestaltig, das möchte ich nicht. Ja, es ist so wie wenn, also ich stelle mir das jetzt so vor, so AfD-Wähler oder so ist im Supermarkt homogenisierte Milch. Und denken die Body ist schwul. Ja. Ja. Und nimm Persilo nicht Omo, sonst wirst du homosexuell. Auch. Oder auch irgend so ein dahergelaufener Pegida-Hansel im Supermarkt. Hier Türkenkind auf der Kinderschokolade erstmal ins Internet stellen und hast du es mitgekriegt? Habe ich auch mitgekriegt. Jetzt wird man natürlich auch wieder so in Liebhabe, Kuschel, Soli mit Kinderschokolade getrieben, dass die so cool wären, da auch von Negerkindern Bilder drauf zu machen. Auch nicht, Edge. Ja, weil also wer auch immer dieser eine Typ da jetzt von Pegida, Baden-Württemberg, Bodensee oder sowas ist, also erstens sollte man dem nicht diese Aufmerksamkeit schenken. Absolut. Zweitens glaube ich auch, dass der womöglich gar nicht gecheckt hat, wer das ist, also nämlich, dass das Ilkay Gündoğan und Jérôme Boateng sind, sondern dass der einfach irgendwie dachte, warum sind der jetzt Ausländerkinder? Ja, aber du hast schon einen Punkt entwickelt. Also diese Reichweite möchte ich mal haben. Ja. Also mir sitzt irgendein Verdauungsgeruch quer und schon räumen die Zeitungen und die Online-Dienste die Spalten frei und berichten da dicke drüber. Wir sind im Moment auch auf so eine Art dunkle Art verliebt in diese Phänomene AfD und Pegida. Und ja, und weißt du was? In den USA ist genau auf diesem Wege Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner geworden, weil die nämlich alle über den berichtet haben und immer so diese und der hat eine Aufmerksamkeit bekommen, die der normal nicht bekommen hätte, der ist durch Social Media und durch seine Äußerungen in Social Media so groß geworden, dass jede Äußerung, die er irgendwo bei Twitter geäußert hat, kommentiert wurde von den politischen Sendungen, dass jemand dazu befragt wurde, dass sich andere Republikaner von ihm distanzieren konnten. Und dadurch hat er eine Aufmerksamkeit bekommen, die so viel größer ist, als sie ihm eigentlich naturgemäß irgendwie hätte zustehen können. Das spricht alles für Jan Böhmermann als Kanzlerkandidat der SPD. Die Strategie der Tabuverletzung funktioniert bei AfD und funktioniert bei Donald Trump. Das war dein Punkt. Und ich glaube, dann einfach mal rauszuhauen, man sollte doch an der Grenze schießen oder was alles von da kommt, folgt genau dieser Logik. Also Hauptsache, man hat die Schlagzeilen und wir machen ja den Fehler, dass wir ständig drüber reden. Heißt also, wie können wir den demokratischen Parteien beibringen, sich so scheiße zu benehmen? So. Und da bräuchte die SPD eigentlich jemanden mit linker Rabulistik. Die sind nur alle weggegangen irgendwann. Die sind bei der Linkspartei und sagen dann eben da, man muss jetzt den Reichen das Geld wegnehmen und das ist ein Verteilungsproblem und auch der Asylbewerber, auch der Flüchtling kann seine Sozialwohnung haben, wenn es hier überhaupt Sozialwohnungen gäbe und die haben schon vorher gefehlt. Und das ist auch interessant, dass man dann irgendwann bestimmte Meinungen nur noch bei der Linkspartei findet. Olaf Scholz hat ja gesagt, das herausstechende Merkmal der AfD sei schlechte Laune. Ich saß mal am Nebentisch von der Mutter von Olaf Scholz, die die Haare im gleichen Pinkton gefärbt hatte wie ihre Handtasche. Hm. Bist du eigentlich schon von Recep Tayyip Erdogan verklagt worden? Nee, ich habe versagt. Bin noch nicht im Sack mit drin. Wir haben eine Anzeige wegen Volksverhetzung für die vorletzte Folge von Zur Mundschuh. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon verraten darf, weil unsere Anwälte im Moment noch bei der Staatsanwaltschaft um Akteneinsicht betteln. Aber der Staatsschutz ist eingeschaltet. Okay. Der Herr Erdogan. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist der türkische Seehofer. Der macht halt so einen Scheiß und ist auch ein bisschen egoman und größenwahnsinnig. Aber schaut mal, was danach käme. Radikal-Islamisten, die diesen ganzen Kemalismus und auch seine letzten Fasern weghaben wollen. Und da ist dann der durchgeknallte Recep Tayyip noch das letzte Bollwerk dagegen. Da wird er mir auch schlecht. Ja, der richtet sich das jetzt alles so ein, so präsidiale Republik und sowas auf sich hin. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt der Mann ist, aber der wird ja auch nicht ewig leben. Womöglich dann doch. Also ich fand dieses Szenario, da ist ein Parlament, da sind rechtmäßig, soweit das in der heutigen Türkei so zu nennen ist, mit Blick auf die letzte Parlamentswahl, gewählte Abgeordnete. Dann wird ein Vorwurf konstruiert, der durch nichts bewiesen ist und dann verhaftet man aus dem Parlament raus die Abgeordneten. Das war nicht anders als beim Reichstagsbrand. Wo man gesagt hat, ja, es gibt einen unterirdischen Tunnel zwischen der KP-Zentrale und dem Reichstag und da ist wahrscheinlich Dimitrov, logisch, der Vorsitzende der bulgarischen KP, wer soll es sonst auch gewesen sein, nachts rumgeschlichen und hat mal eben den Reichstag angezündet. Deswegen müssen wir alle anderen KP-Abgeordneten auch verhaften. Und was folgte, war dann eben das Ermächtigungsgesetz und alles andere. Von daher fällt es auch ein bisschen schwer, darüber Witze zu machen. Ohne dass man jetzt Erdogan mit Hitler gleichsetzt, aber wohl die Methode der völligen Ausschaltung und ja auch Selbstabschaffung eines Parlaments. Das sind ja Abgeordnete, die den Finger heben und sagen, ich brauche mich nicht mehr, das Land braucht mich nicht mehr. Also es gibt vieles, was man Erdogan völlig zu Recht vorwerfen könnte, wo man sich mit auseinandersetzen könnte. Der wird, wenn es nicht noch schlimmer kommt, wahrscheinlich ins kollektive deutsche Gedächtnis eingebrannt werden als jemand, der der Legende zufolge Geschlechtsverkehr mit Paarhufern. Sind es Paarhufer? Ziegen? Ich habe keine Ahnung von Biologie. Es könnte auch sein, dass Erdogan in die Erinnerung sich einbrennt als derjenige, an dem Merkel sich dann doch mal die Zähne ausgebissen hat. Also das war jetzt wie so eine Domino-Theorie, dass sehr absehbar die EU sagen muss, also die Kriterien für diese Visafreiheit hat er nicht erfüllt, will er nicht erfüllen. Dass dann Merkel sagt, das wird dieses Jahr nichts, die EU sagt das auch. Dass dann Erdogan sagt, dann könnt ihr aber irgendwann auch mich als euren Grenzschutzbeamten vergessen. Also dass da eins nach dem anderen von dieser Lösung, die sie gebastelt haben, wegkippt. Ja, im Prinzip genauso inszeniert wie das Zusammentreffen der AfD mit dem Zentralrat der Muslime. Ja, selten blöd. Also wenn du das machst, dann musst du erwarten, dass die, weil für die alles ein Publicity-Effekt ist, dass sie das wegen des Publicity-Effektes machen. Und entweder kannst du da ganz devot ins Gespräch geben, dass sie überhaupt keinen Anlass finden, nur dann verrätst du deine Inhalte. Oder do it like the Kirchentag und sag, das geht bei den im Angesicht eurer vorweg getätigten Äußerungen geht das überhaupt nicht. Da müsst ihr erstmal folgende Punkte abräumen, bevor wir miteinander reden. Hätte ich besser gefunden. Das ist Wohlfall im Nachhinein. Ne? Ja, aber letztlich, also dieser Zentralrat vertritt, glaube ich, 3-4% der Muslime in Deutschland. Der ist sicherlich auch eher der kommodeste und westlichste und integrierteste Verband, den es so in den muslimischen Communities in Deutschland gibt. Und der Ayman Maizak ist, klar, ist ein sehr netter Kerl, ist ein sehr umtriebiger Kerl, auch findet gerne statt. Also vielleicht ist es auch ein Deal, dass beide jetzt eine super Presse haben. Einfach mengenmäßig, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Ja, nur dass die Presse dann anschließend sagt, irgendwie großer Eklat, ist ja genau wieder dieses sich der Inszenierung ausliefern. So. Ja klar, darauf lief das hinaus und wenn ihr jetzt schreibt, großer Eklat, dann ist es genau das gewesen. Und andernfalls war es einfach genau das, was die AfD wollte, nämlich sich da zu treffen und nach einer halben Stunde zu sagen, ach nee, doch nicht. Ja gut, das wollte der Zentralrat ja vielleicht auch. Die Hand der Gesprächsbereitschaft anbieten und zeigen, guck mal, wir haben es versucht und die spucken rein. Solche Veranstaltungen führen, glaube ich, überhaupt nicht weiter. Was sagst denn du zu dieser Kirchentagsgeste zu sagen, die brauchen ja gar nicht erst hinkommen? Ja, das Haus Christi steht offen für alle. Ja, das ist letztlich das Gleiche wie mit den Talkshows. Also ich glaube, in den Talkshows ist die AfD deutlich überrepräsentiert. Ja. Um da drin zu sitzen und zu sagen, Lügenpresse und im Übrigen keine Rundfunkgebühr mehr. Ja. Das ist schon, ziehe ich meinen Hut, Respekt. Da ist nur ein Schokolädchen drauf. Oh, lecker. Das ist geil, ne? Ja. Das ist echt, auch von der Konsistenz her. Mhm. Der Schwede versteht zu leben. Ja, teuer, aber ja. AfD. Wir haben heute, also falls Sie einen roten Faden finden, der ist wahrscheinlich aus dem Pulli von, wie hieß er, Ludwig Stiegler? Ja, unvergessen. Weißt du, wen ich heute noch in Bochum in der U-Bahn gesehen habe? Ludwig Stiegler, der ist doch tot. Nein, nicht Ludwig Stiegler, aber Franz Müntefering. Nein. Ja. Ja, guck mal. Auf dem Weg nach Herne, wo er ja wohnt, glaube ich. Ach, wo seine... Ja, Frau, den Wahlkreis. Irgendwie eigentlich auch wieder ein super Cast, wenn man so den sozialdemokratischen Facharbeiter, zweiter Bildungsweg und richtig was gemacht aus sich sucht, würde man immer froh sein, Franz Müntefering besetzen zu können. Tragisch, weil er stellvertretend für dieses frühere Klientel der SPD das Einknicken und schließlich Einverstandensein mit der Agenda vorgetanzt hat unter Schröder. Und zur Belohnung nichts bekommen hat als ein Schröder, den das alles gar nicht mehr interessiert. Und eine Partei, die halbiert ist. Ganz traurig, aber eben prototypisch. Also muss ich immer, wenn ich an den erinnert werde, dran denken, dass der bestimmt gedacht hat, das ist jetzt gut. Auch vielleicht aus so einem preußischen Staatsverständnis, was ja vielen in der Sozialdemokratie nicht fern ist. Das ist jetzt vielleicht nicht gut für die Partei, aber für den Staat. Mhm. Dann machen die das. Würde Frau Merkel nie einfallen. Hast du diese TTIP-Leaks gelesen? Ja. Komplett? Nein, viel zu viel. Aber das war, glaube ich, der Moment, wo es gekippt ist. Meinst du? Mhm. Also da knallt es ja auch sofort hinterher in der SPD und kamen diese Themen auf mit, ob Gabriel überhaupt der Richtige ist, ob der noch antritt. Dann kam diese wunderbare Trunkenheitsfahrt von Herrn Marquardt, der, ich glaube, gehört hatte, dass morgen der österreichische Kanzler zurücktritt und daraus einfach mal gemacht hat, ich weiß genau, dass der SPÖ-Vorsitzende zurücktritt. Aber der hat schon richtig gedengelt, weil Gabriel dann, ich glaube, in der SPD im Moment eine Minderheitsposition einnimmt zu diesem TTIP-Krempel. Frau Merkel will das ja jetzt eisern durchziehen, solange Obama noch zur Verfügung steht. Ich weiß auch nicht, was ich von dieser Verschwörungstheorie halten soll, dass die Amerikaner gesagt haben, okay, wenn wir nicht zu TTIP kommen, welchen Hebel haben wir eigentlich? Die Deutschen verdienen sich sowieso dumm und dusselig, sind Exportweltmeister schon mit den Beschränkungen, die sie angeblich haben, solange sie TTIP nicht unterschreiben. Wie können wir denen denn mal Angst machen? Wichtigste deutsche Industrie, Autoindustrie, wichtigster Protagonist mit Staatsbeteiligung, Volkswagen. Boom. Wobei jetzt ja rauskommt, dass auch andere Deutsche... Deswegen kann man umso berechtigter fragen, wieso hat denn der Scheiß mit Volkswagen angefangen? Ja, das stimmt. Und wieso ist es genauso gut auch Toyota und Hyundai und alle anderen? Also da gibt es schon Verschwörungstheorien. Bin ja dafür, wenn es eine Verschwörung gibt, braucht man dringend eine Verschwörungstheorie. Und das ist meine. Also es gibt keinen Grund, warum die wie so angsterfüllt sagen, sie müssen jetzt unbedingt und solange Obama noch im Amt ist, TTIP machen, so als gäbe es ein Schnäppchen zu kaufen. Ist mir bisher auch argumentativ nicht dargelegt worden und ich bin immer sehr aufgeschlossen. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass die AfD dieses TTIP-Thema irgendwie für sich entdecken könnte. Aber vielleicht ist es auch einfach zu komplex für die Wähler. Ja, die haben, hast schon recht, die haben auch Ukraine und Putin und also alles, was was die ehemaligen Volksparteien liegen lassen, nehmen die sofort mit Kusshand und finden irgendwie so ein Montagsdemo-Dreh da dran, dass Doppeltin doch gar nicht so schlecht ist und so. Klar. Und gegen TTIP ist AfD auch. Und zu dieser Autoindustrie, weil sie es ja über Jahrzehnte versackt hat mit den Elektroautos, wird die ja jetzt nochmal staatlich gefördert. Großartig, ne? Also die haben wirklich von den Banken gelernt. Ja. Was heißt da? Ja, okay, für 3.000 Euro weniger kaufen die Leute dann Elektroautos? Aha. Also ich finde diesen Deal großartig, dass es bis zu 4.000 Euro Zuschuss gibt und davon zahlen 2.000 Euro der Staat und 2.000 Euro der Hersteller. Jetzt bin ich mal der Hersteller und sage, oh scheiße, ich habe hier so ein Elektroauto, das sollte eigentlich 30.000 Euro kosten und jetzt gibt es diesen blödsinnigen Zuschuss, den wir da mit der Merkel vereinbart haben. Dann schreibe ich da doch mal auf meine Einkaufsliste 32.000 Euro, dann tut der Staat schon mal zwei dabei und dann gebe ich den üblichen Rabatt, den ich sowieso gegeben hätte und dann ist es so, dass halt der Staat jedes Auto mit 2.000 Euro subventioniert und die Hersteller sich kaputt lachen. Also woher kommt die Preistransparenz bei denen? Steht in der Vereinbarung nicht drin. Und das Zweite ist, wenn es so ist, dass wir vor einer Herausforderung wie zuletzt 89 durch die deutsche Vereinigung stehen mit der Flüchtlingskrise, ich sehe hier immer keine Krise, außer in der Politik, dieses Land kann 3 Milliarden Euro ausgeben, damit man ein funktionierendes Auto wegschmeißt und sich ein noch besseres kauft. Abwrackprämie. Inzwischen wissen wir, das neu gekaufte Auto war gar nicht besser, sondern Betrüger VW. Müsste man eigentlich die Kohle zurückkriegen. Und es kann jetzt nochmal Milliarden ausgeben, damit man sich irgendwelche Autos kauft, die eigentlich sich am Markt von alleine durchsetzen müssten. Aber alle 50 Euro und jedes Taschengeld für irgendeinen Asylbewerber ist ein Riesenproblem. Und wenn du zu Hause ein Zimmer frei räumst und sagst, hier kann doch jetzt mal der Flüchtling wohnen, dann sagt der Staat, ja, bezahl die Scheiße doch selber, Lukas. Lass doch ein Auto bei dir wohnen, da gibt es 4.000 Euro. Mir ist diese Automobilbranche völlig suspekt, seit die angefangen haben, lackierte Stoßstangen einzusetzen. Ja. Also früher waren die Dinger aus Plastik und wenn man irgendwo vorgefahren ist, gab es vielleicht einen Kratzer oder das Ding hat gemacht. Und jetzt kann man gleich für ein paar tausend Euro neu lackieren oder direkt ersetzen lassen. Lackierte Stoßstangen. Man muss sich diesen Begriff einfach mal so ein bisschen auch... Ich bin diese Zwischenphase, als alle sich SUVs kaufen, um ihre Kinder zum Kindergarten durch die Frankfurter Innenstadt zu fahren und am SUV vorne auch ein Antilopenfänger dran war. Und ich dachte, Mensch, da müsste man eigentlich beim Neukauf auch zwei Antilopen dazu kriegen. Und du kannst das Ding ja... Also dann möchte ich da auch mal so ein Ding von der Straße hupen, wenn ich schon so einen teuren Antilopenfänger da vorne dran habe. Volvo, du weißt, dass ich treuer Anhänger des ehemals ebenfalls schwedischen Konzerns bin, die haben ja zumindest vorne diese Kunststoffstoßstange ursprünglich in den 70ern entwickelt, weil die bis zu 6 Kilometer Aufprallgeschwindigkeit sich rückverformte. Also du konntest irgendwo vordullern und dann dauerte das einen Moment und dann hatten sie so einen Kunststoff, der wieder, mache ich bis heute. Und dann steht man im Parkhaus auch mal richtig. Ja. Und du einfach auf den kurzen, und das ist auch keine leichte Sache, weil du musst ja zumindest noch so behutsam dullern, dass die Airbags nicht auslösen. Ich stehe immer geil im Parkhaus. An mir liegt es nicht, wenn da andere keinen Parkplatz mehr finden. Volvo hat ja jetzt auch, glaube ich, mittlerweile fast serienmäßig die Fahrzeuge alle ausgestattet mit wirklich aller Technik, die selber fahren und alles überwachen und sowas angeht. Was aber auch klar ist bei so einem Volvo wie dem Cross Country, der irgendwie so Leergewicht 2 Tonnen oder sowas hat, der höher gebaut ist und einfach, wenn du in einer Parklücke hinter dir einen Smart hast, wäre der ja alternativ einfach weg danach, wenn du den übersiehst. Eine sehr schöne Werbung gesehen für irgendein neues, tolles Volkswagen-Auto. Und zwar, ich glaube, der Typ fuhr mit dem Auto von seiner Frau rum und das Auto wusste aber, wo sie so in letzter Zeit war. Und er musste dann nur die ganzen Edelteuerschlampenboutiquen abklappern, wo sie sowieso rumgefahren war und brachte von überall eine Tüte mit und dann freute sie sich zum Geburtstag. Das heißt, Volkswagen ist eigentlich schon die rollende Stasi. Weil ich dachte, was ist jetzt, wenn das 5 Adressen von ihren Nebenherstechern sind oder so? Das gibt aber einen lustigen Geburtstag. Will doch keiner haben. Nee. Volkswagen, jetzt mit so einem kleinen Schriftzug da unten, Sondermodell Mielke. Die sollen mal ihre Abgaswerte einhalten und nicht hinter mir her spionieren. Oder meiner Liebsten. Oder Lucky. Wobei, wenn mein Auto wüsste, wo ich war, dann wüsste es wenigstens einer. Dieses Integrationsgesetz, das jetzt auf den Weg gebracht wird, wurde... Ja, ist beschlossen in Meseburg. Das besagt ja im Prinzip, wir züchten uns mal eine neue Generation von Extremisten heran, indem wir nach dem großen Erfolg der Vororte in Belgien und Frankreich, wo Migranten damals ja, zwischen bis end gelagert wurden. Ghettoisiert werden, ja. Also nachdem das da jetzt einmal so richtig hochgekocht ist, machen wir das jetzt auch bei uns. Mhm. Und lagern die halt irgendwo auf dem Land aus, wo sie sich dann gegenseitig sehr, sehr auf den Sack gehen können und gewalttätig, extremistisch und sonst was werden. Übersehe ich was oder ist dieses Gesetz, also haben die den totalen Knall? Ja, es hat diese, du musst dann 5 Jahre hier sein und sehr lieb sein und eine Prüfung machen und dann darfst du vielleicht und so, auf die Gefahr, dich zu langweilen. Ich glaube, das funktioniert, wenn es dir gelingt, gesetzgeberisch Patenschaftsverhältnisse zu unterstützen. Ich will jetzt nicht sagen, teile und herrsche, aber da ist im übertragenen Sinne was dran. Wenn man nicht mit der Idee arbeitet, die wollen ja zusammenhocken, die können ja alle kein Deutsch und die können sich dann ihr Hummus kochen und stören sich nicht am Kartoffelbrei der anderen, dann hat, denke ich, hat man diese Effekte, die du beschworen hast. Während wenn ich sage, ich schaffe Anreize, dass Leute, die Bock haben, sich um Integration zu kümmern, das auch tun können. Also bin ich wieder bei meinem, wer nur ein Zimmer frei hat, wo die Kinder im Studium sind oder wer die Möglichkeit hat, sich eines Menschen anzunehmen, vielleicht auch nur für ein halbes Jahr. Ja, warum soll der denn nicht einen Steuervorteil haben? Oder irgendwie, also die Kinder kriegen BAföG, dann vom Staat, müssen nicht zurückzahlen, weil die Eltern sagen, Mensch, wir kümmern uns hier um Flüchtling. Weil nur so wird das stattfinden und nicht Generationen dauern. Also wir haben ja selber eine dritte, vierte Generation im Land, die wegen der Nicht-Integration ihrer Eltern und Großeltern sich wieder isolieren. Also selbst da geht es. Die Eltern und Großeltern sind ja mit den besten Vorsätzen hergekommen und mit Interesse und vor allen Dingen auch, weil die dieses Land geil fanden. Das vergisst man immer völlig. Denn also das kommt uns vielleicht komisch vor, aber die finden es geil hier, zumindest von außen gesehen. Und dann bringen wir denen behutsam bei, dass sie an das Geile nicht dran dürfen und dass es so geil auch nicht ist. Ja, und ne, lernen sie gefälligst alle Deutsch. Deutschkurse gibt es leider keine. Ich halte das für richtig. Also die Sprache ist der Schlüssel und ich glaube, dass dieses Isolieren oder sich auch zurückisolieren in der zweiten, dritten, vierten Generation tatsächlich mit Sprachkompetenz zu tun hat, weil die Sprache das Nadelöhr für alle anderen Kompetenzen ist. Also auch wenn du Mathematiker, Ingenieur, Flugzeugmechanikerin, was immer werden willst, musst du durch dieses Nadelöhr durch. Und die Schulen zu verstopfen mit einem Erwerb von Sprachkompetenz im ersten, zweiten, dritten Grundschuljahr, der eigentlich vorher hätte stattfinden müssen, das programmiert dann den nächsten Schritt, nämlich ja, für unsere Kinder brauchen wir Privatschulen, weil in den anderen sitzen ja die, die kein Deutsch können. Sorry, aber hier. Soll ich das nicht machen mit der SPD-Kanzlerkandidatin? Ich habe auch gerade überlegt. Das Problem ist, dass mich keine Sau versteht. Aber ich wiege nur die Hälfte von Sigmar Gabriel. Bei dem versteht man es immer und sagt, es wäre schön, wenn er es so formuliert hätte, dass man es nicht versteht. Ja, hast du noch was oder wollen wir Tote beklagen? Ach, das machen wir immer gerne. Hans Koschnick sehe ich hier auf der Liste. Und Georg Kroner, bitte. Ja. Erika Berger? Ja, ich war jetzt schon aufgeklärt, als ich in ihre Fänge lief. Und auch nenn deinen Sohn nicht Roger. Wir können vielleicht noch einen Screenshot unseres SMS-Verkehrs online stellen, wo ich schrieb, jetzt auch Prince, und du schriebst, wenigstens heißt er nicht Roger. Und ich schrieb, naja, Rogers Nelson. Ja, dann die Toten Hosen, Wölli, das ist jetzt echt zu jung auch schon wieder. Und Peter Behrens von Trio. Ja. Also es hat diesmal überwiegend, also neben Prince dann überwiegend so deutsche Infrastruktur der 80er zerlegt. Ja. Es hat ein bisschen nachgelassen. Also das ist traurig um alle. Ja. Aber es war jetzt nicht ganz so schrecklich davor. Ja, es gab natürlich vorher schon so diese ganzen Leute, die ich so aus dem Fernsehen kannte. Rudi Carrell und so, schon 10 Jahre tot. Jetzt so Leute wie Uwe Friedrichsen, der mir ja vor allem aus der Sesamstraße. Ja. Uwe. Aber auch Zollfahnder Zaluskowski. Ja, das steht dann auch immer in diesen Nachrufen, wenn ich denke, aha. Oh, diese Mondelez-Schokolade aus Schweden. Erschreckt mich übrigens immer, wenn ich diese Verpackung, also Milka gehört jetzt auch zu diesem Mischkonzern, immer dieses Mondelez sehe ich, weil ich immer im ersten Moment denke, das ist Monsanto, aber ist es gar nicht. Ja, das ist wahrscheinlich vom gleichen Namensdesigner. Und du musst die Sendung jetzt fertig machen, weil ich habe einen Mund voll. Dann beschließen wir diese Sendung, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Lucky, es war mir eine Ehre. Bitte verfolgen Sie uns auch im Internet bei Soundcloud und Facebook und Twitter und YouTube. Parship, glaube ich auch. Ja. Und den üblichen Pornoportalen. Ja, noch ein bisschen Schokolade. Hier ist übrigens auch flüssiges Lakritz drin. Du hättest die Zeit, wo ich nicht reden konnte, besser genießen sollen. Ich finde die mit diesem kristallisierten Lakritz leckerer. Ja, ne? Das hier ist... Völliges Gift. Jetzt kann ich wieder so voll aufs Fahrrad gehen und Fahrrad fahren hier. Die paar Kalorien hier. Lucky, es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Da ist ja wieder ganz schön was passiert. Ja, genau. Beim nächsten Mal ist wahrscheinlich irgendwie schon Fußball-Europameisterschaft. Oh ja. Wollen wir schon mal sagen, wer gewinnt? Ja, sag. Belgien. Okay. Alles klar. Vielen Dank, das war Lucky und Fred. Mein Name ist Lucky. Mein Name ist Fred. Gute Nacht. Tschüss. Lucky und Fred. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.